Dann kamen die Weihnachtsferien und eines Nachmittags Rupert zu mir. Er wollte unbedingt draußen einen Schneemann bauen. Von mir aus. Dabei zählte Rupert seine Weihnachtsgeschenke auf. Und ich habe Twisted Wizard 2 bekommen. Und ein neues Fahrrad. Oh, und wir fahren mit der ganzen Familie Silvester nach New York City. Was hast du gekriegt? Mein Dad hat mir ein Langhantel-Set geschenkt. Weißt du, wie viele Videospiele man dafür gekriegt hätte? Ich bin abgehauen, bevor er noch sagt, ich soll gleich loslegen. Na komm, lass uns Twisted Wizard 2 bei dir spielen. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Mein Dad ist immer noch sauer auf dich. Weswegen? Wir haben doch letzte Woche so eine Geheimsprache erfunden, weißt du noch? Dein Paar, Dad Paar, riecht Paar wie eine Paar, Frau Paar. Ich schätze, er hat den Code geknackt. Dann spielen wir besser draußen weiter. Wir beschlossen, eine Einheit Wurfübungen einzuschieben. Rupert auf dem Ketka, ich hart am Ball. Warum fährst du nicht? Und ich werfe auf dich. Mir tun die Beine vom Hierherlaufen weh. Ich hatte Rupert volle Kanne seitlich getroffen und er flog wie ein Geschoss durch die Luft und landete kopfüber in einem Schneehaufen am Straßenrand. Alles klar, Rupert? Komm schon! Steh auf! Ein Indianer kennt keinen Schmerz! Am nächsten Schultag hatten wir in der Schulküche Kochunterricht. Zusammen mit den Mädchen. Und Rupert mit einem Gips um seinen Arm. Sicher, dass der Arzt nicht spinnt? Ich finde, der sah gar nicht so gebrochen aus. Doch, ist gebrochen. Röntgenbilder lügen nicht. Au, Backe. Rupert, was ist passiert? Ist gebrochen. Wie? Dreiradunfall. Du bist witzig. Darf ich was draufschreiben? Darf ich auch? Was? Lobo! Hey, ich bin schuld, dass das passiert ist. Toll, du Idiot. Tut mir leid. Au! Rupert, du bist so witzig. Ich konnte es nicht fassen. Rupert saß tatsächlich in der Kantine an einem Tisch mit lauter Mädchen. Wegen etwas, das ich getan hatte. Und was war mit mir? Da kam ausgerechnet auch noch Angie an mir vorbei. Und? Wie läuft dein Klassenlieblingprojekt so? Großartig. Als ich zurück ins Klassenzimmer ging, saß Rupert auf Collins Tisch. Und auch die beiden schienen sich auf einmal prächtig zu verstehen. Und auf dem Röntgenbild sieht man ganz genau, wo der Knochen gebrochen ist. Ich hatte genau den gleichen Bruch letztes Jahr. Und der Arm wurde grün und blau. Cool, meiner auch. Hey Gregory, willst du die Karte unterschreiben? Du hast für Rupert eine Karte geholt? Was? Nein, die ist für Brian Little. Du weißt schon, der Junge, der für die Schülerzeitung die Verrückter Hund-Comics macht. Er hat Mumps und er wird 3 Monate nicht zur Schule kommen können. Oh, ist ja wirklich ätzend. Also nur so aus reiner Neugier. Wer zeichnet denn jetzt die Comics? Da läuft ein Wettbewerb. Aber das Wichtigste ist, dass Brian wieder gesund wird. Aber natürlich. Dass Brian Little Mumps bekommen hatte, war Schicksal. Und ich zeichnete damals ständig Comics. Die würden ganz bestimmt mich nehmen. Nach ein paar verunglückten Versuchen beschloss ich Rupert zu verzeihen, dass er seinen gebrochenen Arm so vermarktet hatte. Und sagte ihm, dass er mit mir an dem Comic arbeiten dürfte. Also ich hab gedacht, dass wir sowas hier machen könnten. Huch, ich bin in eine Pfütze getreten. Zum Glück ist es keine Säurepfütze. Eieieiei, es ist eine Säurepfütze. Auweia, Mama. Auweia, Mama. Das ist immer wieder der gleiche Witz. Ja, auweia, Mama. Wir können nicht immer wieder dasselbe machen. Können wir schon, wenn's auweia, Mama ist. Das Ganze müsste ein bisschen raffinierter sein. Ich wüsste gern, was in dieser schicken kleinen Schachtel ist. Das ist keine Schachtel, das ist ein Ziegelstein, du Blödmann. Ups, ich versuch schon den ganzen Tag, das Ding aufzukriegen. Kann er jetzt Auweia, Mama, sagen? Nein, das ist nicht witzig. Wieso? Ich find das total lustig. Ich find Auweia, Mama gut. Weißt du was? Wenn du es so toll findest, dann mach's doch allein. Ganz einfach. Okay. Das mach ich. Tschüss!